Jetzt ist vom Planieren, ist es Campen, Fuhren, ist schon Mörder, ist es sie. Mal hat sie Männer liegt tot, dann geht sie gerade von da. Nimm hier den Bein, der ist wie allein. Hier ist gut, was er denn, was er denn, was er denn. Adieu, adieu, adieu, bida, bida. Ja, want de Nederlandse.